sense. Hallo. Ah, nee, machen wir mal. Hallo, herzlich willkommen zum ersten Podcast von Schockzeichen.de. Dem Schockcast, wie ich ihn genannt habe. Wer Schockzeichen.de nicht kennt, Schockzeichen.de ist ein kleiner Blog, den ich gemacht habe, um Teilnehmern von Erste-Hilfe-Kursen oder von Erste-Hilfe-Kursen am Kind die ganze Situation oder die ganzen Inhalte ein bisschen näher zu bringen, weil es immer wieder das Problem gab, dass die Kurse eben zeitlich so eng gestrickt sind und man so viele Informationen dabei verbreiten muss, dass es den Leuten schwerfällt, irgendwas anderes nebenbei noch aufzunehmen oder es unglaublich schwierig ist, dass die Leute zwischendrin Fragen stellen. Sobald man nämlich seinen sehr eng gestrickten Zeitplan vergisst oder durch Fragen aufgehalten wird, kommt man sehr leicht in die Gefahr, überziehen zu müssen. Und wer schon mal an einem Wochenende an so einem Kurs teilgenommen hat, der weiß, dass es eben von den anderen Kursteilnehmern eben gar nicht gerne gesehen wird, wenn der Ausbilder dort überziehen will oder soll oder muss. Und deswegen hier die Möglichkeit, eben manche Sachen viel ausführlicher zu behandeln, als ich es je in irgendeinem Kurs machen könnte. Und damit aber vielleicht ein bisschen das Verständnis für das, was man überhaupt macht, zu erhöhen. Und das Ganze eben nicht nur im Bereich, dass man das Ganze lesen kann, sondern eben auch, dass man es jetzt auch hören kann. Dazu muss man sagen, dass also mir vorgeworfen wurde, dass der Blog unglaublich seriös sei. Teilweise sogar einfach zu seriös. So, das kann ich jetzt natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Dementsprechend mache ich natürlich jetzt hier nichts Unseriöses, um Gottes Willen. Meine Themen sind genauso recherchiert und es ist genau dasselbe, rein prinzipiell, wie auf dem Blog selbst. Nur, dass ich eben hier versuchen möchte, das Ganze auch ein bisschen witziger zu gestalten. Also das bedeutet, ich werde nicht nur über ernst gemeinte, seriöse Themen sprechen, sondern ich habe auch hin und wieder mir ein paar Gäste eingeladen oder ich lade mir ein paar Gäste ein, mit denen ich dann das ein oder andere Interview führe. Wir wollen dann sprechen über diverse Sachen, nicht nur über Medizin und Rettungsdienst und Krankenhaus und was es da alles gibt, sondern eben auch um die ganzen Sachen drumherum. Also auch mal ein bisschen Geplapper, ein bisschen Geschwätze und ja, hoffe, dass es Spaß macht, uns dann zuzuhören. Heute wollen wir aber uns erstmal mit was doch eher Seriösem beschäftigen, und zwar mit der Vergiftung mit Schaumbildern. So, das ist so eine typische Geschichte, gerade Vergiftung und dann auch noch Schaumbildner. Vergiftung ist so ein typisches Thema, was in den Erste-Hilfe-Kursen oder in den Erste-Hilfe-am-Kind-Kursen enthalten ist. Das wird auch gemacht. Es wird auch, je nach Ausbilder, wie sehr er in dem Thema drin ist, mehr oder minder ausführlich gemacht. Aber natürlich kann man, das ist selbstverständlich, dass ich nicht alles mitteilen kann, was bei einer Vergiftung wichtig wäre. Aber das Problem ist, dass da einfach die Zeit fehlt. Und gerade solche Sondergeschichten, wie jetzt der Vergiftung mit Schaumbildnern, das sind dann 2, 3, 4 Worte, die der Ausbilder dazu verliert und danach ist eben das Thema rum. Die Teilnehmer haben kaum die Möglichkeit zu fragen und verstehen die ganze Geschichte sehr oft nicht. So, was sind jetzt eigentlich Schaumbildner? Schaumbildner sind Reinigungsmittel oder Spülmittel, die eben Schaum entwickeln können, so wie der Name eben schon sagt. Daraus lässt sich auch gleich schließen, dass diese Vergiftung eigentlich eher Kinder betrifft als Erwachsene. Ja, also Kinder unterliegen da dem Trugschluss, dass eben dieses Spülmittel oder dieses Reinigungsmittel nicht nur toll aussieht, es ist ja wunderbar bunt und sieht wirklich toll aus und es riecht auch noch fantastisch. Und Kinder entwickeln da eben den Trugschluss, dass sie eben sagen, okay, es sieht toll aus, es riecht gut und dann muss es logischerweise auch gut schmecken. So, das testen sie dann manchmal. Wenn sie also in die Nähe kommen oder überhaupt die Möglichkeit haben, eben das zu machen, gibt es durchaus Kinder, die dann eben das Spülmittel probieren. Ja, Flasche und einen Schluck getrunken. Das ist also mehr, ist also eigentlich eine recht klassische Vergiftung. Wobei man da jetzt auch sagen muss, dass die Problematik, die dabei entsteht, eigentlich weniger die Giftigkeit ist. Natürlich sind diese Schaumbildner giftig. Es gibt auch Schaumbildner, die durchaus ätzend sind. Es gibt auch Reinigungsmittel, deswegen habe ich extra nicht gesagt Vergiftung mit Reinigungsmitteln, sondern Vergiftung mit Schaumbildnern. Es gibt Reinigungsmittel, die weniger schäumen, dafür aber mehr ätzen. Soll aber nicht das Thema sein. Hier geht es eben um die Schaumbildner und die Schaumbildner bilden Schaum. Und dieser Schaum, der sich im Magen dann bildet, wenn sie es getrunken haben, der steigt eben durch die Speiseröhre immer weiter nach oben. Der steigt hoch, bis er eben oben im Hals angelangt ist und dort kann er eben angeatmet werden. Man nennt das Aspiration. Also das heißt, der Schaum steigt nach oben, das Kind atmet in dem Moment logischerweise, ne? Wir alle atmen ja die ganze Zeit und der Schaum, dadurch, dass er so leicht ist, wird eingeatmet und kommt dann eben in die Lunge. Und dort ist es eben nicht so unbedingt prickelnd, Schaum zu haben. So, also die Problematik nochmal ist weniger, dass es giftig ist, sondern eben, dass es den Schaum bildet, der nach oben steigt und das Kind das Ganze eben anatmet. Und dass es das dann in der Lunge hat. So. Woran man das Ganze jetzt erkennen kann, dass eben das Kind sich tatsächlich an einem Schaumbildner vergiftet hat, das ist ein bisschen schwierig. Also das heißt, allein von der Symptomatik, von der körperlichen Symptomatik überhaupt darauf zu kommen, dass jetzt eine Vergiftung mit Schaumbildnern vorliegt, ist relativ schwierig, weil diese Vergiftungserscheinungen oder diese Schäumungserscheinungen sehr, sehr unspezifisch eigentlich sind. Also man muss dann eben schon darauf achten, dass man eben auch die Umgebungssituation überhaupt so mitbekommt. Ja, also dass eben da eventuell eben die Spülmittelflasche irgendwo liegt, wo sie eigentlich nicht hingehört, dass etwas fehlt, dass das Kind eben da eventuell davon eben Schaum um den Mund hat oder ähnliches. Und die reinen Symptome bestehen aus Übelkeit, Blähungen und Bauchschmerzen. Und dann logischerweise eben auch noch die Schaumbildung selber. Aber die kann ich eben so spontan oder so von außen eher nicht sehen. Ja, also da, wie gesagt, eben die größte Symptomatik eher, besser gesagt, wäre eben Übelkeit, Blähungen und Bauchschmerzen. Zusätzlich eben zu dem, was man so in der Gesamtsituation ersehen kann. So, was mache ich jetzt mit jemandem, der sich, oder mit einem Kind, das sich jetzt mit Schaumbildnern vergiftet hat? So, erster Punkt. Auf keinen Fall erbrechen lassen. Warum? Ich erkläre es alles im Anschluss gleich nochmal. Ich möchte das jetzt noch mal kurz aufzählen. Also auf keinen Fall erbrechen lassen. Auf keinen Fall was trinken lassen. Auch auf jeden Fall einen Notruf absetzen. Und man kann die eine oder wer sie kennt, es gibt diese Giftinformationszentralen. Diese Giftinformationszentralen sind in ganz Deutschland sozusagen verteilt und diese kann man auch anrufen. Als Alternative gibt es noch, als therapeutische Alternative, wenn man das zu Hause hat, gibt es Empfehlungen oder gibt es Aussagen, dass man Simeticon geben kann. Simeticon, das ist ein Medikament. Dazu sage ich dann auch jetzt gerade im Anschluss dann nochmal gleich was. Mir ging es eben nur darum, dass man jetzt erstmal so die therapeutischen Maßnahmen, die man überhaupt machen kann oder überhaupt macht, dass man die erstmal jetzt so als Liste sozusagen hat. Also nicht erbrechen lassen, nichts trinken lassen, einen Notruf absetzen, eine Giftinformationszentrale benachrichtigen, wenn dazu Zeit ist, und eben, wenn man das hat, Simeticon. So, jetzt. Warum nicht erbrechen? Ja gut, erbrechen, wer sich schon mal hat erbrechen, das klingt jetzt eklig, aber ich erzähle es trotzdem, wer sich schon mal hat erbrechen müssen, der weiß, das Ganze kommt nicht einfach so plups raus, und da ist es, sondern vorher sind das Krämpfe. Also das heißt, der Magen kontrahiert sich, also zieht sich zusammen, und dadurch wird dann der Inhalt nach oben gedrückt. Durch diese Kontraktion allerdings entsteht jetzt wieder Bewegung im Magen selber. Dadurch würde dann eben der Schaumbildner zusätzlich aufschäumen, was kontraproduktiv wäre. Ja, ich möchte ja verhindern, dass sich Schaum bildet. Ich möchte ja verhindern, dass das Ganze nach oben steigt. Deswegen auch nichts trinken lassen, denn Trinken würde genauso zum Aufschäumen führen. Ja, das Ganze überhaupt erst initiieren. So, die Giftinformationszentralen, da gibt es wie gesagt, die sind in Deutschland verteilt, es gibt da diverse. Die bekanntesten sind die mit der Rufnummer 19240, also die 19240. Die sind in mehreren Städten, das sind Universitätskliniken oder eben Giftnotrufe, wobei da die Benennung eigentlich falsch ist. Also es sind Informationszentralen. Wie gesagt, die 19240, die wäre zu erreichen, zum Beispiel mit der entsprechenden Vorwahl. Also die Berliner Notruf Giftinformationszentrale ist die 030 19240. Das Ganze gibt es in Bonn mit der 0228 19240. Freiburg 076 19240, Göttingen 0551 und so weiter. Mainz hat zum Beispiel die 06131 19240, 089 19240 in München und so weiter. Das Ganze kann man im Internet überall auch nachlesen und in den jeweils ortsansässigen Apotheken kann man das Ganze dann auch erfahren. Ja. So, wie gesagt, Vorwahl, die entsprechende Vorwahl plus dann die 19240 ist die Giftinformationszentrale. Das ist eine Informationszentrale, das ist eine sekundäre Rufnummer. Das bedeutet, wenn ich irgendetwas wissen möchte, was nicht akut ist, kann ich mich ohne Probleme sofort und gleich an diese Giftinformationszentrale wenden. Sobald ein Ausfall vorliegt, also sobald das Kind krank ist oder es irgendwelche sonstigen Ausfallerscheinungen hat, dann ist die Giftinformationszentrale primär die falsche Nummer. Dann als erstes muss kommen der Notruf. Notruf 112, die Feuerwehr. Und die schicken die Wagen raus. Selbst wenn man jetzt in so Ländern wie Rheinland-Pfalz beispielsweise ist, die noch die 19 dreimal die 2 haben, kann man trotzdem die 112 anrufen. Die ist ganz deutschlandweit zu erreichen. So. Jetzt nochmal zum Simeticon. Also, Simeticon ist eigentlich gegen Blähung. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen. Diese Blähmedikamente, die dann Kinder verschrieben bekommen oder die man auch in der Apotheke kaufen kann. Eltern mit solchen Kindern oder Eltern mit Kindern, die schon mal Blähungen hatten, die kennen das. Wie gesagt, das ist eigentlich gegen Blähungen das Medikament oder der Inhaltsstoff Simeticon und bietet einen physikalischen Ansatz zur Entschäumung. Also das Ganze passiert nicht chemisch, sondern das ist ein physikalischer Ansatz, das Ganze zu entschäumen. Und zwar ändert das die Oberflächenspannung der Blase und bringt sie dadurch zum Platzen. Das bedeutet also, dass Simeticon keine toxikologische Relevanz hat in dem Moment. Zudem hat es keine bekannten Nebenwirkungen und es gibt keine bekannten Interaktionen mit irgendwelchen anderen Medikamenten, also das Wechselwirkungen in dem Moment. Müsste man im Zweifelsfall trotzdem weiterhin kritisch beäugen. Natürlich gibt es Unverträglichkeiten gegenüber dem Simeticon. Wäre halt die Frage, wenn man das zu Hause hat, ob man das geben möchte oder nicht. Im Zweifelsfall sollte man das mit dem oder sollte man das in der Giftinformationszentrale erfragen. So. Dann wären wir eigentlich auch rein prinzipiell so weit. Erstmal. Wir sind jetzt noch nicht so lange dabei, aber im Prinzip ist das Thema von ersthelferischer Seite doch relativ ausführlich erschöpft. Oder auch nicht. Je nachdem. So. Der Punkt ist, bitte, ich werde es jedes Mal nochmal dazu sagen, aber bitte keine Anfragen an mich bei akuten Erkrankungen oder direkten Anfragen zu irgendwelchen Patienten oder ähnliches. Das Ganze ist ein Podcast, das Ganze ist aufgenommen, das Ganze ist zwar recherchiert und soll auch ein bisschen die Verständlichkeit erhöhen, aber bitte auch in meinem Blog keine direkten Anfragen bei vor allem nicht akuten Erkrankungen. Wenn irgendetwas ist, besprecht das mit Ärzten oder mit dem zuständigen Arzt oder setzt einen Notruf ab. Aber bitte nicht mir eine E-Mail schreiben, ich habe gerade einen Herzinfarkt, was soll ich machen? Das bitte nicht. Auf jeden Fall bei akuten Ereignissen Notruf absetzen. Tut das. Wichtig. Okay. So. Wir sind am Ende. Sozusagen. Bei Fragen, Anmerkungen, Wünschen, sonstig irgendein Kram, wenn ihr mir Tiernamen geben wollt oder ähnliches, könnt ihr anrufen. Anrufen? Ihr könnt mich auch anrufen, wer mich kennt. Ansonsten eine E-Mail schreiben an info@schockzeichen.de oder einen Kommentar unter http://schockzeichen.de oder. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute und wir sehen uns dann oder hören uns beim nächsten Schockcast. Macht's gut.